Jede Militärkapelle zwingt uns, wir wollen oder nicht, im gleichen Schritt mitzumarschieren. Es kostet uns Mühe, gegen den Rhythmus der Musik anzugehen. Wir irgendwann die Stelle finden, die schmerzhaft ist.